Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, mein heutiges Thema ist: Loslassen fällt oft zu schwer. Ich denke mal, alle die Kinder haben, wissen ganz bestimmt, wie schwer es ist, loszulassen. Und vielleicht können sich ja auch einige noch daran erinnern, wie es bei ihnen und ihrem Kind oder ihren Kindern waren, als sie das erste Mal alleine zur Schule gehen wollten oder alleine mit Kumpels rausgehen wollten oder alleine mal schnell was einkaufen gehen wollten. Bei meiner Frau und mir fällt es uns sehr schwer, weil wir da auch immer sehr besorgt sind. Arbeitstechnisch hat meine Frau aber das Glück, dass sie unseren Sohn immer zur Schule bringen konnte. Und es war soweit auch okay. Und für uns war es ja auch schön, ihn dann auf diesem Weg noch zu begleiten. Ja, bei unserer großen Tochter waren wir sehr vorsichtig und sehr ängstlich. Aber mal ehrlich, wäre es das bei seinem ersten Kind nicht. Also ich glaube, beim ersten Kind sind wir alle übervorsichtig und ängstlich. Ja, und da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, wann sie das erste Mal alleine rübergehen konnte zu Penny oder alleine rausgegangen ist mit ihren Klassenkameraden oder alleine zur Schule gegangen ist. Ja, schon so ewig her. Aber ich glaube, sie war vierte Klasse, als wir sie das erste Mal alleine nach Hause gehen ließen. Sie hat auch sehr spät ein Handy erst mit zur Schule genommen. Und als sie dann das erste Mal alleine nach Hause gehen wollte, fiel uns das Loslassen eben auch schwer und wir hatten Angst, dass ihr irgendwas passieren konnte. Aber wir haben es geschafft und konnten ihr auch da von Anfang an vertrauen, dass sie sich nicht anquatschen lässt oder auf dem schnellsten Weg nach Hause kommt. Wobei das nicht ganz so geklappt hat, weil wenn man mit Klassenkameraden nach Hause geht, quatscht man natürlich sehr viel, man gackert. Und man verquatscht sich, sodass man tausendmal stehen bleibt oder dann da noch guckt. Und da hat es dann halt immer ein bisschen gedauert, ehe sie dann nach Hause gekommen ist. Aber selbst wenn wir es so schwer hatten mit dem Loslassen, ist aus ihr heute ein toller Mensch geworden. Und sie ist auch sehr selbstständig und geht ihren Weg. Auch wir wachsen halt mit den Kindern und können viel von ihnen lernen. Trotzdem ist die Sorge halt auch beim zweiten Kind wieder da. Da fällt das Loslassen eben auch schwer und man denkt sich, Mann, die sind doch noch so klein. Aber ist man mit 8 noch klein? Also wahrscheinlich definiert das auch jeder anders und es ist auch okay. Da für uns bleiben die Kinder immer klein, egal wie alt sie sind. Ich meine, wenn ich so andere Kids sehe in seinem Alter, die schon alleine zur Schule gehen und alleine auch wieder nach Hause gehen oder auch mal alleine zu Penny gehen, ist es okay. Andere wiederum werden auch noch von ihren Eltern gebracht. Aber auch das ist halt eine Entscheidung der Eltern, ob ihr Kind das schon alleine machen soll oder nicht. Manche genießen ja auch noch die Zeit, um vielleicht das Glück zu haben, mit ihrem Kind zur Schule zu gehen. Andere Eltern vielleicht haben nicht das Glück, weil die Arbeitszeiten es nicht zulassen. Und dann gibt es ja auch noch Eltern, die mussten wahrscheinlich auch schon früh lernen, selbstständig zu sein. Was dann auch heißt, dass sie auch alleine zur Schule gehen mussten, schon früh. Und auch mal alleine, weiß ich, einkaufen gehen mussten, um irgendwelche Lebensmittel zu holen. Und vielleicht fällt ja da das Loslassen dann auch dementsprechend leichter. Aber das weiß ich nicht, kann ich auch schlecht beurteilen. Würde mich aber mal interessieren. Weiß nicht, wenn einer zuhört, würde mich mal interessieren, ob es da leichter fällt, die Kinder eben dann schon dementsprechend frühst schon gleich alleine in die Schule gehen zu lassen und alles. Aber es gibt auch Kinder, denen es Loslassen schwerfällt und welche dann halt eben in der Kita oder in der Schule sich beim Abschied nicht von den Eltern trennen können. Und auch das ist völlig okay, weil irgendwann wird auch das besser und das Kind wird nach und nach lernen, besser loszulassen. Unser Sohn kam Ende der zweiten Klasse mit dem Wunsch, alleine zur Schule und alleine nach Hause gehen zu wollen. Und ja, für uns war es ein fürchterlicher Gedanke, zumal wir ja auch eine Kreuzung auf seinem Schulweg haben, die schwer einzusehen ist. Und mein Gefühl hat mir eben auch gesagt, dass er eigentlich noch nicht so weit ist. Aber ja, er wollte es unbedingt. Und so fingen wir dann eben an, dass er morgens auf dem Weg zur Schule einfach vor uns lief und uns zeigen konnte, wie er es dann machen würde. Weil sein Wille war da schon sehr stark und er wollte es unbedingt. Ah ja, und da eben mein Gesundheitszustand auch nicht gerade in bester Verfassung ist und man ja nie sagen kann, ob ich es am Nachmittag zur Schule schaffe, aus körperlichen Gründen oder nicht, waren wir eben auch teilweise gezwungen, loszulassen und sind dann eben seinem Wunsch nachgekommen. Ja, und das macht ja auch was mit dem Kind, ne? Also Selbstbewusstsein steigt ja auch und ist eben auch ein tolles Gefühl für ihn. Ja, also haben wir es angepackt, auch wenn es uns schwer fiel, und haben angefangen, dass er eben mal alleine zu Penny geht, sich dort was kauft, und auf dem Weg zu Penny hat er sich dann Gedanken gemacht, was eben ist, wenn jetzt sich die Preise verändert haben und sein Geld nicht reicht, weil er hatte ja vorher genau ausgerechnet, was kostet, und hatte eben auch dementsprechendes Geld mit. Und als sich dann trotzdem Gedanken macht, war total süß. Aber als er rauskam, war alles gut. Das Geld hat gestimmt und für ihn war es ein tolles Erlebnis. Und für uns war es auch ein tolles Erlebnis zu sehen, wie stolz er da ist. Und er war selber auch stolz auf sich. Und auf dem Rückweg hat er dann schon gleich geplant, dass er das mal mit seinen Kumpels macht. Und dann mal dahin geht und sich was kauft. Schon süß. Ja, und morgens auf dem Weg zur Schule haben wir uns dann irgendwann geeinigt, bis wohin wir ihn bringen. Und von dort an geht er dann alleine. Auch alles mit ihm besprochen und ganz nach seinem Wunsch. Wenn es nach ihm ginge, würde er schon komplett alleine nach Hause gehen und alleine zur Schule. Aber nee, das wollten wir damals noch nicht. Das war uns noch nichts. Nach dem Unterricht trafen wir uns dann auch mal an unserem verabredeten Treffpunkt. Auch das hat super geklappt. Wenn er dann natürlich ein bisschen länger gebraucht hatte, wurde ich schon unruhig. Weil es gibt Tage, da kommt er super schnell aus der Schule, und dann gibt es Tage, da dauert's. Ja, das war dann schon. Hat mich dann beunruhigt, aber es lief alles super. Hat auch alles toll gemacht. Und am ersten Tag war er so süß, da lief ich dann hinter ihm und er hat es nicht mitbekommen. Und irgendwann habe ich ihn dann mal gerufen und gefragt, warum er nicht stehen bleibt. Und da sagt er so zu mir, ich wollte alleine nach Hause gehen, weil sich das so toll angefühlt hat. So süß. Da merkt man, wie schnell die Kinder groß werden. Und ganz ehrlich, dabei wollen wir ihm dann auch nicht im Weg stehen mit unserer Angst. Auch wenn es schwer fällt, loszulassen. Haben wir es angepackt. Und für ihn war es toll. Aber da können wir ihn nochmal selber fragen, wie es für ihn war und wie er es empfunden hat. Du hast uns ja schon ganz lange gefragt, ne? Und gesagt, dass du gerne alleine nach Hause gehen möchtest und alles. So, jetzt machen wir das ja. Mhm. Und wie ist das für dich? Super gut. Und kommst du gut damit klar oder ist noch? Gut, ich komme sehr gut damit klar. Okay, und du bist auch froh, dass wir das machen? Ja. Okay, also hätten wir nicht warten sollen und noch bis nächstes Jahr warten. Mhm. Wir hätten bis nächstes Jahr warten sollen? Nein! Und wir sollen nicht wieder bringen? Nö. Schade. Na gut. Und du machst es ja auch super. Mhm. Dann danke, dass du dies mit uns geteilt hast. Und ja, wer möchte, kann ja gerne mal seine Erfahrung teilen, wie es für ihn war, sein Kind loszulassen. Wäre doch mal interessant zu hören, wie es bei euch so war. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!